Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute wird wieder ordentlich gelästert über ganz viele Themen mit meinem hervorragenden Kollegen Robin Blase. Robin. Ja, wir haben zwei Updates heute. Einmal über Endzone, ein kleines. Wir haben ein weiteres Urteil zum Thema Werbekennzeichnung. Wir lästern, glaube ich, über Platz 1 in den Trends, ja, über YouTube. Da wurde rumgegrapscht. TaraCon war eine Sache, die es gab. Was ist das denn? Ja, hat irgendwie keiner mitbekommen in Deutschland, aber gab es in den USA. Es gibt so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir noch besprechen werden. Unter anderem Dagibys Schwangerschaftsskandal, in Anführungszeichen. Und aber, ihre Hochzeit. Da möchte ich auch ganz kurz drüber reden. Aber ja, bevor es damit losgeht, kommt hier einmal kurz Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Vodafone, denn Vodafone hat ein neues Angebot passend zur WM. Leider nur noch bis zum 31. Juli, aber wer bis dahin zugreift, bekommt 11 GB im Red M und Young L Tarif Datenvolumen. Das heißt, wenn ihr im Biergarten sitzt und unbedingt die Fußball-WM-Ergebnisse streamen wollt oder das Handy, ganze Ding aufs Handy live streamen wollt, dann könnt ihr das tun mit diesen beiden Tarifen. Ja, und zu Hause gibt es auch noch mal die Möglichkeit, du kannst nämlich jetzt dein Internet bis zu 500 Mbit pro Sekunde kombinieren mit GigaTV und kannst dann Internet nutzen und Fernsehen gucken. Mega crazy. Und da kannst du auch 120 Euro sparen. Ich hätte technisch alles möglich ist. Mega verrückt. Ja, ja. Ich hätte es konsequenter gefunden, wenn sie den Rabatt auf 110 Euro gesetzt hätten. Aber die waren einfach großzügig. Haben gesagt, egal, die 11 lassen wir da raus. Wir machen nochmal 10 Euro oben drauf. Und wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr das überall, wo es Vodafone gibt, einfach hingehen, sagen, ey, ich will. Ja, oder ihr geht auf vodafone.de/gigagoals. Wenn ihr zu Vodafone irgendwo hingeht und sagt, ich will, dann sagt ihr ihnen auf jeden Fall im Laden, ich habe das bei den Lästerschwestern gehört. Und dann sagt der Verkäufer, was soll das? Ja. Kauf einfach ein Handy. So, ja, das jetzt wisst ihr Bescheid und wir updaten euch jetzt über das, was in der letzten Woche passiert ist. Unter anderem, womit fangen wir an, Robin? Mit Kyle Hoss und zwar hat jemand... Ach ja, wir haben jetzt bei Updates. Genau, wir haben in dem Lästerschwestern Subreddit, übrigens für alle, die das noch nicht nutzen, coole Möglichkeit mitzudiskutieren und ja, Themen vorzuschlagen, Recherche zu posten. Und in dem Fall hat jetzt jemand wirklich recherchiert und hat nämlich rausgefunden, das haben wir beide übersehen. Wir haben ja gesagt, Kyle Hoss ganz klar und auch Endzone ganz klar Kopie von Jake Paul, von Team 10. Ja. Und das Geile ist, jetzt hat jemand rausgefunden, dass unter den Kyle Hoss Videos, macht er das so wie viele YouTuber das machen, verlinkt er halt eine Playlist von all seinen Videos. Ja. Das Ding ist, irgendjemand scheint beim Posten den Link verwechselt zu haben. Und anstatt, dass die Playlist verlinkt ist, verlinkt er da ein Jake Paul Video. Also man merkt da wirklich, der hat sich wahrscheinlich beim Hochladen des Videos gerade Jake Paul angeguckt, um zu gucken, was er sonst noch kopieren kann, hat dann aus Versehen den falschen Link reingepackt. Also vielen Dank an den Subreddit-User, der uns das, gepostet hat. Übertrieben krass, ja. Also wenn ihr gerne uns solche Vorschläge machen wollt, wir hatten, ich glaube, du sagtest, ich muss mir nämlich noch echt einen Reddit-Account jetzt machen, damit ich da mal mitschreiben kann. Du meintest, da kommen ganz viele Vorschläge von den Leuten. Ja, auch lustige Fanarts schon und so. Also echt cool, was da so beigetragen wird. Also, falls ihr auch zur Endzone noch weitere Entdeckungen macht, gerne auch weiter uns auf dem Laufenden halten. Wir haben ja gesagt, wir gucken das jetzt nicht mehr in der Fülle weiter. Mal schauen, was die sich sonst noch so für Fehltritte erlauben. Wir haben noch ein zweites Update und zwar hat sich, wir wollen gar nicht mehr so viel über das Thema Werbung reden. Klar wird das hier immer auch relevant sein, aber wir haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wir haben jetzt viel darüber gesagt und es gab jetzt zwei Sachen. Einmal Artikel 13 ist so eine Sache, die könnten wir vielleicht auch gleich nochmal ansprechen. Aber bei der Werbung haben sich jetzt herausgestellt, dass es noch weitere Urteile diesbezüglich gab. Es gab noch eine andere Instagramerin, ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr parat, die allerdings gesagt hat, dass sie Probleme bekommen hat, wegen auch mit dieser Abmahnagentur und dass da das Ergebnis, nachdem sie jetzt in Berufung gegangen war, beziehungsweise gegen die ins Felde ziehen wollte, dass sie tatsächlich Werbung, beziehungsweise ein Strafgeld, glaube ich, bekommen, Bußgeld, und dass sie Werbung überall kennzeichnen muss. Und da ist es mittlerweile tatsächlich so, dass alle Laien los sind, dass Orte, Örtlichkeiten, Personen, also das, was wir auch angenommen haben, dass wenn du mit einer Person, die auch irgendwo eine Marke ist, also Robin Blase zum Beispiel, im Bild zu sehen bist, dann musst du die im Grunde, ich müsste jetzt also zurückgehen auf Instagram und alle Bilder mit Fabian Sigismund als Werbung. Kannst du die nachträglich überhaupt editen? Ich glaube nämlich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt. Hast du mir nicht erzählt, dass es auch jemanden gab? Genau, ich hab gesehen, auf Twitter zumindest, die Behauptung, dass eine Instagramerin irgendwie 1500 Bilder oder sowas halt jetzt einfach gelöscht hat, weil sie meinte, ich kann jetzt nicht nachträglich, ich mache das seit Jahren, dass ich die Marken tagge, die in meinen Videos und Bildern vorkommen. Ich kann jetzt nicht nachträglich 1500 Bilder nachbearbeiten, wenn das überhaupt geht. Ja. Ich lösche die einfach alle. Und damit natürlich auch eine Menge an Content, den man aufgebaut hat über die Jahre, der jetzt einfach verschwunden geht. Ja, weil sie Angst haben, dass jemand nachträglich dafür einfach 1500 Mal irgendwelche Strafgebühren zahlen muss. Richtig lächerlich. Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube bei T3N, kann auch Wired gewesen sein oder irgend so ein Digitalmagazin, die darüber geredet haben und die das so ein bisschen, ich würde mal sagen, verständnisvoller betrachtet haben. Und da gab es tatsächlich auch ein Beispiel in dem Artikel, dass wohl jemand schon vor Gericht nachweisen musste, dass die Person, die in dem Bild getaggt wurde, tatsächlich ihr Freund war. Und nicht ein weiteres Business, was sie quasi verteckt. Nein, nicht ehrlich. Das ist ja wie bei Leuten, da wo das Arbeitsamt vorbeikommt und du den Leuten erklären musst, der wohnt hier nicht, sondern der ist zu Gast. Die Zahnbürste ist da nur aus Versehen. Ja, wahrscheinlich musst du es genauso beweisen. Hier ist ein Foto von uns beiden beim Koitus, damit sie uns auch glauben, dass wir wirklich zusammen sind. Also, ne, so wie die Amerikaner das machen, wenn du deine Green Card musst ja auch beweisen, dass du wirklich zusammen bist. Also, ja, wahrscheinlich müssen wir demnächst... Da geht es ums Einwandern in ein Demnächst müssen wir, wenn jemand uns beide auf dem Foto sieht, müssen wir beweisen, seid ihr wirklich Freunde? Ja. Habt ihr nicht diesen Podcast nur, um unendlich reich zu werden? Dann müssen wir so einen Freundschaftstest machen und wenn wir aus der Bravo und wenn wir da durchfallen, dann zahlen wir einfach ein Bußgeld. Dann ist vorbei. Die junge Dame heißt Anna Xoxo, die auch davon berichtet hat, dass sie... Ich glaube, es ist XOXO, so im Sinne von Umarmungen und... In meiner Welt ist es Xoxo und sie hat auch geschrieben, dass sie jetzt eben alles als Werbung vertaggen wird. Wer das jetzt auch macht, Sami Slimani. Ja, da habe ich das neulich gesehen, weil ich letzte Woche mitbekommen habe, dass die ja alle auf Dagibis Hochzeit waren, hatte ich dann mal auf seinen Account geguckt und der macht das wirklich so, wenn er fotografiert wird, dann schreibt er dahin Werbung, weil Fotograf. Aber weißt du was? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von Sami Slimani. Er hat nämlich das Problem jetzt eigentlich einfach eigenwillig gelöst, was ich ja jetzt gesehen habe. Nämlich, dass das Problem existiert, wenn jetzt plötzlich jedes Bild getaggt werden muss als Werbung, weil du ja natürlich nicht aufhörst, Leute zu taggen und an Orten Fotos zu machen oder Marken irgendwo im Hintergrund im Bild trotzdem drin hast. Die Leute müssen einfach jetzt alles als Werbung kennzeichnen, was völlig einfach verwässert, was Werbung ist. Und theoretisch, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich auch im Sinne von solchen Leuten wie Sami sein müsste, denen man ja immer vorwirft, jedes seiner Fotos wäre Werbung. Jetzt kann er argumentieren, ey, warte mal, ich habe es ja einfach nur gekennzeichnet, weil ich jemanden getaggt habe. Und in Wirklichkeit hat er aber dafür 10.000 Euro bekommen. Ne, und das war ja so ein erster Gedanke, den ich hatte. Das Ding ist, Sami hat es tatsächlich, finde ich, sehr konstruktiv gelöst und hat jetzt einfach gesagt, ich tagge das. Er hat das sogar mit zwei unterschiedlichen Farben gemacht. Rot mit Hashtag Werbung. Mhm. Das heißt, ich tagge es nur, weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin. Ich habe aber kein Geld dafür bekommen. Und schwarz mit Hashtag Anzeige, wenn tatsächlich Geld geflossen ist. Und das fand ich tatsächlich eine sehr transparente Lösung, dass du auch als Zuschauer sofort weißt, ist das jetzt nur eine Kennzeichnung, weil die Gesetze einfach gerade dumm sind? Oder muss ich in dem Moment aufpassen, dass die Meinung vielleicht eingekauft ist? Das ist interessant, weil gerade, also ihn würde ich als jemanden an der Spitze sehen, der uns dieses Problem überhaupt erst eingebrockt hat. Ja, aber deswegen war ich sehr positiv überrascht. Ja, ich finde es eine gute Lösung. Artikel 13 ist letzte Woche durchgegangen, zumindest durch durch das erste Abstimmungsverfahren. Ich glaube, im Rechtsausschuss oder so. Ja, da gab es wohl eine Abstimmung intern und die Abgeordneten haben dann, glaube ich, darüber abgestimmt, ob das Ding überhaupt zur Wahl kommt. Quasi. Genau, ob das zur Wahl kommt. Und diese Wahl ist jetzt im Juli. Das bedeutet, sonst wäre das auch direkt jetzt abgelehnt worden. Es wäre gar nicht dazu gekommen und wir wären davon verschont geblieben. Und da gibt es natürlich jede Menge, die dann, ne, auch wir hatten das Thema schon angesprochen und gesagt, das kann Existenzen bedrohen. Also jetzt auch vor allem in dieser Kombo-Flut an Scheißigkeit, die gerade kommt. Also DSVGO, jetzt diese ganzen Kennzeichen, Zeichnungssachen und dann auch noch Artikel 13. In dieser Kombination kann eigentlich jeder, der Content im Netz macht und nicht bei irgendeinem großen Verlag ist oder sowas, oder der halt nicht einfach einfach quasi vor seinem IKEA-Regal sitzt und einfach nur in die Kamera redet. Obwohl selbst die haben ja meistens das Problem, dass dann irgendwelche Produkte damit integriert sind und so. Also wahrscheinlich können einfach die meisten YouTuber und Instagrammer vieles von dem, was sie bisher machen, vieles von dem, was sie aufgebaut haben, einfach einstampfen. Ich hatte ein ganz interessantes Video gesehen, das hatte mir jemand verlinkt, der meinte, jetzt atmet doch mal ganz langsam durch die Hose. Denn Semper Video, der ja schon seit Jahren so Videos macht, in denen er solche Sachen auch gerne mal aufklärt oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, der sagt in diesem Video, dass er nicht glaubt, dass dieser Upload-Filter, vor dem alle Angst haben, sprich, dass Inhalte, die du hochlädst, geprüft werden, bevor es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie online gestellt wurden, dass das Quatsch ist, dass es unmöglich ist, durchzusetzen. Man hätte jetzt schon bei der DSGVO gesehen, dass das unmöglich auf ganz breiter Ebene sich durchsetzen kann. Ja, aber das Ding ist, es wurde ja dann doch durchgesetzt. Und es gibt viele kleine, mittelständige Unternehmen, die richtige Probleme haben. Ja. Es gibt Abmahnungsdinger. Ich habe es gerade wieder gesehen, irgendwie wegen fehlendem SSL-Zertifikat oder so einem Shit, ja, wo halt Leute dann für 10.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und ich habe vielfach oder so das gesehen von Videospielen auf Steam, alten MMOs und so weiter, die von den Entwicklern einfach gelöscht wurden von Steam, weil sie gesagt haben, es würde einfach so viel Aufwand kosten, jetzt nachträglich zu gucken, welche Daten wir von unseren Spielern auf unseren Servern speichern, und das alles irgendwie konform zu machen zu der neuen Rechtslage. Unser Spiel bringt einfach nichts mehr ein. Wir haben irgendwie ein paar hundert Spieler noch. So, was sollen wir da? Dann löschen wir es einfach. Und die paar hundert Fans oder auch die Entwickler, die ja vielleicht immer noch zumindest ein bisschen Geld damit gemacht haben, leiden dann darunter. Das sind halt so Nebenkonsequenzen von solchen Sachen, die halt auf großer Skala vielleicht immer so, ne, weil Urheberrecht zu beschützen an sich ist ja was Gutes und auch Daten zu beschützen an sich ist ja was Gutes und auch Werbung zu kennzeichnen an sich, super Sache. Nur, wenn man es dann halt nicht irgendwie ad absurdum treibt, ist es halt echt immer dumm. Ja, die also Semper Video sagt darin auch, dass er glaubt, dass Google dann halt einfach klagen würde, weil das denen ja auch die sämtliche Pfade zertrampeln würde, innerhalb der EU zumindest. Ja, bleibt wirklich nur abzuwarten. Man kann immer noch versuchen, es gibt ja da zahlreiche Petitionen bzw. Unterschriftenaktionen, wo ihr euch zusammentun könnt, um die Abgeordneten anzuschreiben und die dann davon zu, ja, umzustimmen, dass das vielleicht dann nicht durchgesetzt wird. Wir könnten mal überlegen, ob wir mal einen Abgeordneten einladen in den Podcast. Das wäre tatsächlich mal eine ganz gute Aktion. Können wir mal einen Europaabgeordneten hier zu uns einladen? Ja, mal gucken. Kommen wir zu den Themen der Woche. Da gab es nämlich jetzt tatsächlich auch eine ganze Menge. Womit fangen wir da an, lieber Roman? Du bist hier der Herr. Ich bin der Herr der Themen. Also das Thema Nummer eins, was mich jetzt gerade aufgeregt hat, weil es jetzt aktuell gerade in diesem Moment Platz 1 in den Trends ist, ist ein Video von Aaron Troschke und KuchenTV auf der, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Oben ohne Fußball oder das, sowas. Sexy Soccer heißt das. Sexy Soccer. Ich weiß es deswegen, weil ich war auch eingeladen, tatsächlich. Ich bin nämlich auf diesen Events von Visit X relativ häufig gewesen. Kenne ich über einen Freund und Freund ist Pornodarsteller. Nein, tatsächlich so ein bisschen umgekehrten Wege. Ich habe ja letztes Jahr versucht, über Jason Steele, ist ein deutscher Pornodarsteller. Stimmt, was ist denn daraus geworden? Ja, das Ding ist, das hat sich so ein bisschen zerschlagen, weil wir hatten eine Zeit lang relativ intensiv miteinander gedreht und dann wurden Termine immer wieder abgesagt, immer wieder hat was nicht geklappt und mittlerweile habe ich einfach die Lust daran verloren gehabt, zu sagen, so, okay, ich warte jetzt wieder darauf, dass ein Termin funktioniert. Und Jason Steele hatte ja letztes Jahr den Venus Award zum Beispiel gewonnen und hatte vergessen, uns einzuladen dazu. Und da sage ich so, meine Güte, das wäre doch so eine richtige Road to, ne, er hatte den, das war so ein Triple, er hat den die letzten zwei Jahre schon gewonnen gehabt und es wäre jetzt so richtig schön der Abschluss des Videos gewesen und er vergisst halt einfach, uns einzuladen. Das ist halt, das ist ein bisschen wie mit Frodo-Apparat zusammenzuarbeiten. Schöne Grüße gehen raus, der hört nämlich unseren Podcast. Sache war jetzt dann, dass ich dann aber letzte Woche dachte, das Wetter war ja so ein bisschen kühler und ach, gibst du dir nicht. Ich hatte auch die Videos von Aaron in den letzten Jahren noch immer wieder gesehen und wusste daher schon, dass es eigentlich eine zutiefst menschenunwürdige Scheißnummer ist. Und ich wollte es mir dieses Mal wirklich angucken für die Lester-Schwestern. Ich dachte, komm, da gehst du hin und dann können wir dieses Jahr mal so richtig schön über diese ganzen Leute, die da halt so abhängen. Sowohl die Pornodarstellerin als aber auch die andere Seite, die ich ja fast noch schlimmer finde. Die Zaungäste, die dann da hingehen, um zu geifern. Die sabbernden alten Männer, die da stehen. Oder eben auch die YouTuber, die da hingehen, ja, um irgendein Video zu drehen. Aber du hast eine Sache halt einfach verpasst, die, glaube ich, einfach. Das ist so ein legendäres Erlebnis, das kriegt man auch nur einmal im Leben. Und Katja zwar ein Live-Auftritt von Katja Krasowitsch. Ja, Katja Krasowitsch, die war ja auf der Venus letztes Jahr auch schon. Und die hat da gesungen. Ich glaube, die dicke Lippen hat sie gesungen. Ich glaube nicht als Playback, ich glaube, das war echt. Also sie hat sich richtig Mühe gegeben. Das habe ich nicht, ich habe das nur bei einem, ich folge einem Pornoproduzenten, Tim Grenzwert auf Instagram. Und der hat er das geteilt. Und da habe ich es nur irgendwie im Anschnitt gesehen und dachte, oh, also Gott sei Dank warst du da nicht da. Aber tatsächlich hätte ich gern gesehen, weil Aaron Troschke hat ja mit KuchenTV dieses Video gedreht. Warum regt es sich denn so auf? Also das Ding ist, was mich nicht aufregt, ist, dass Aaron Videos macht in dem Stil, in dem er sie sonst macht, weil das ist einfach durch, das hat er jetzt schon öfters gemacht und da habe ich mich einmal drüber aufgeregt und jetzt reicht es auch langsam. Er macht halt immer Videos, wo er Menschen als dumm dasteht und so weiter. Und das kann auch teilweise manchmal ganz lustig sein, das ist ja auch eine Sache, die gibt schon seit TV Total und länger, dass man halt irgendwie so Idiotentests auf der Straße macht und so weiter. Das hat er sich ja davon einfach nur ein bisschen abgeschaut. Simon Desue ja dann von ihm. Es gibt ganz neulich viele, mal drüber gesprochen. Ich sehe das in den Trends neuerdings ganz häufig, dass Idiotentests von ihn ja auf über 800.000 Abonnenten gemacht inzwischen. Also ich kann verstehen, dass dann jemand versucht, so einen Trend dann auch zu kopieren. Und das Ding ist, also in Teilen sind die Sachen wirklich sehr lustig, die er macht. Verstehe ich auch. Also ist nicht mein Humor, aber ich kann nachvollziehen sozusagen, was Leute daran amüsant finden. Und das ein oder andere Mal lache ich auch, wenn jemand eine richtig dumme Antwort gibt. So. Ich gucke es mir aber trotzdem nicht bewusst an. Was mich an dem Video jetzt aber so extra stört. Das KuchenTV. Ist das. Nein, das Ding ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht ganz zu Ende geguckt. Wir haben es, glaube ich, gerade so zwei Drittel geguckt. Aber zu dem Teil, zu dem wir es geguckt haben, muss ich ehrlich sagen, hat KuchenTV sich in diesem Video tausendmal besser verhalten als Aaron. Ich glaube, er geht sogar mit so einem satirischen Kommentar teilweise auch kurz darauf an. Er sagt an einer Stelle sowas, ja, warum würde man sich denn nicht anfassen lassen oder nicht? Genau. Weil was nämlich in diesem Video passiert ist, also ich meine, es ist schon an sich tief sexistisch, einfach weil sie hingehen und versuchen, sie bewerten irgendwelche Frauen nach dem Aussehen, versuchen ihnen an die Brüste zu grapschen. Natürlich, also sie fragen vorher, aber sie versuchen sozusagen ihnen, dass sie ihnen das erlauben. Und was mich aber so krass stört, ist die Aussage von Aaron, die immer und immer und immer wieder kommt. Nämlich, was fällt denn diesen Erotikmodels ein, sich nicht von uns begrapschen zu lassen und uns nicht einfach sich nicht einfach so hinzugeben, dass man sie frei benutzen kann als Mensch, der da hinkommt, weil die drehen doch auch Pornos. Und das ist so, also so ein, also menschenunwürdig. Und es ist aber auch vor allem, finde ich, also ich glaube, ich habe jetzt schon öfters aber mit Pornodarstellerinnen auch zu tun gehabt und so weiter. Das ist ein riesiges Problem, glaube ich, was die auch viele haben, so dass du aber das ist auch über Pornodarstellerinnen hinaus, auch generell Frauen, dass sie das Problem haben, so, hey, ich habe mich ein bisschen knapper angezogen, ich habe irgendeinen Kommentar gemacht, ich habe mit fünf Männern geschlafen, also darf der Sechste mich auch einfach vergewaltigen. Ne? Ja. Also dass diese Denke, eine Frau stellt sich da oben ohne auf so einem Fußballplatz hin, heißt, ich als Aaron Troschke darf ja auch einfach hingehen und die angrapschen und wenn die Nein sagen, dann nehme ich das nicht hin, weil das ist ja eigentlich nicht okay und das ist mega prüde. Er sagt sogar mehrfach so, du warst früher cooler, als ich dich noch habe angrapschen dürfen, du warst früher, ne, weil halt alle Frauen einfach sagen, nö, darfst du nicht, bis auf Michaela Schäfer da. Aber die zählt für mich nicht mehr als Frau. Also das ist Nummer eins in den Trends und ich habe echt wenig Kommentare dazu gesehen die Dislike-Zahlen sind jetzt nicht so extrem, weil das Ding ist, an sich das zu tun, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hätten wir hier ja auch gemacht, wenn du da gewesen wärst. Aber diese Aussagen, weil es kommt bei ihm halt überhaupt nicht so rüber, als hätte er in irgendeiner Form ein Verständnis dafür, was er da eigentlich gerade sagt und was das für ein Bild auch gibt den Jungs und den Mädchen, die ihn zuschauen, die ja meistens, gerade wenn das Platz 1 in den Trends ist, wahrscheinlich sehr, sehr jung sind. Und da muss ich echt sagen, Props an KuchenTV, der steigt ja nämlich nicht mit ein. Im Gegenteil, es gibt halt diesen einen Kommentar, wo er quasi einfach nur so satirisch sagt, ja, warum würde man sich denn nicht einfach so anfassen lassen? Und wo du merkst, er meint das gerade so als Seitenhieb. Also man sieht ihm auch an, er fühlt sich sichtlich unwohl bei der Nummer. Ich weiß ja, wie man sich dabei fühlt, denn dieses selbe Video habe ich ja auch mal gemacht. Hast du auch mal gemacht, genau. Vielleicht, um das mal zu sagen, so, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Aaron. Ich war mit dem ja Jahre befreundet, ich habe ihn kennengelernt. Zu einem Zeitpunkt, da war er noch, da hatte der 1000 Abonnenten, 3000 vielleicht. Da hatte er mich bei Onkel Bernies Butze, hatte er mich irgendwie angesprochen und oder auf einer Halloween-Party. Meinte, wollen wir mal nicht mal ein Video drehen? Und ich sagte, ja, lass uns ein Video drehen. Ich war betrunken. Hab dann gesagt so, ja, können wir machen. Und dann schrieb er mich einen Tag später an und ich dachte, was, wem habe ich was versprochen? Aber so fing das dann an, so, ne? Also, aber ich hatte ja damals schon eigentlich immer Bock auf solche Sachen. Und was ich bei ihm immer mochte, auch damals schon, war so dieses Freche, so dass er so sich selbst ein bisschen durch den Kakao gezogen hat, mich durch den Kakao gezogen oder seine Partner oft. Und aber auch so, er hat dann zum Beispiel damals im Zeitungsladen gesessen und hat dann so, wie wir das heute machen, auch auf dem Podcast, hat so Promi-Magazine sich genommen und hat die ein bisschen auseinandergenommen. Hat dann so ein bisschen über YouTuber gelästert. Aber es war nie so, dass er sich auf Schwache gestürzt hat. Es war schon auch so, dass er mal zu einem YouTuber gesagt hat, du bist aber ein Dickerchen, hat damals über Robert Hofmann. Ja, so ein bisschen Cybermobbing an Robert Hofmann. Es war, genau. Und das war auch nicht alles cool, aber es war für mich immer noch charmant genug, dass ich dann später auch, wenn ich gefragt wurde, wie ich denn auf der einen Seite Leute wie Apecrime oder generell Leute mit die negativ oder negativ konnotierten Content machen, wie ich die verteidigen kann, aber mit Leuten wie ihm oder Ines befreundet sein kann, die ja beide auf YouTube nachweislich Schrott machen. Und dann habe ich das immer so verargumentiert, habe gesagt, dass Aaron als Mensch ist das einfach ein Guter und dass seine Videos immer noch so ein bisschen dieses Augenzwinkern haben. Mhm. Dieses Augenzwinkern ist über die Jahre aber völlig verschwunden. So ab dem Punkt, ich hatte ja mit ihnen auch in der Bestandsaufnahme und hatte da ja dann auch schon gesagt, dass er seinen Content umgestellt hatte und dann merkte, dass so zur Venus gehen und da 19 Videos drehen und dann eine Venuswoche da machen, deutlich mehr bringt als ein Video, wo er sowas wie Undercover Boss parodiert, was echt super bei dem war. Der hat richtig gute Videos gemacht und wir auch zusammen haben gute Videos gemacht. Wir waren auch immer ein bisschen assi und ich habe das aber immer gemocht, auch so ein bisschen diese Seite auch mal raushängen lassen zu können. Weil auch das ist ja auch mal gut. Dieses Video, was er jetzt mit KuchenTV gemacht hat, haben wir damals auf der Venus auch gemacht. Da haben ich und Ines, Esel nennt sich immer zuerst, da sind wir als Priester und Nonne rumgelaufen. Mhm. Und während dieses Drehs kam er dann an und meinte, hey, wollen wir nicht das und das drehen? Nämlich Grapschen bei den Pornodarstellerinnen. Und würde ich heute ehrlich gesagt auch nicht nochmal machen. Ne? Also weil es war mir damals wahnsinnig unangenehm und auch heute, wenn ich das Video so sehe und sehe, dass es eigentlich immer noch online ist für jeden, muss man sich fragen, was habe ich mir da mal eigentlich gedacht? In dem Moment wirkt es so wie so, ne, so ein Lausbuben-Ding. Ne? Guck mal, du kannst einer Frau an die Brüste fassen. Aber es ist ja immer das auch, was dahinter steht. Und das ist eben das, was du eben gerade sagtest, nämlich diese Message. Und an sich, Frauen, also jetzt in einem Vakuum, Frauen an die Brüste zu fassen, wenn man vorher sogar gefragt hat, ob man das darf, ist ja eigentlich schon die beste Art und Weise, Frauen an die Brüste zu fassen, wenn man vorher ganz klar mit Videobeweis gesagt hat, so, darf ich das? Das ja, okay, gerne. Ja, aber wenn sie dann Nein sagt sozusagen, und das ist so ein bisschen, weil ich sehe ja diese Transferleistung zwischen Aaron macht das auf der Straße sozusagen bei irgendeiner Pornodarstellerin, die sagt Nein und er sagt, was fällt dir ein, Nein zu sagen zu ein Junge, der seine Videos guckt, macht das im privaten Setting mit einem Mädchen, von dem er denkt, ey, die hat schon mit ein paar Jungs was gehabt oder keine Ahnung was. Und die sagt zu ihm Nein. Und dann sagt er so, warte mal, was fällt dir eigentlich ein, Nein zu sagen? So. Und das sehe ich halt, diese Gefahr. Das Problem ist halt, dass er halt über die Jahre hinweg immer mehr Kommentare bekommen hat. Ich sehe das ja unter seinen Videos. Da steht immer wieder unter jedem Video, wann gehst du mal wieder auf eine Messe? Wann machst du das mal wieder? Und mittlerweile besteht der Kanal aus Videos, die entweder alle Werbung sind, und zwar wirklich durchgehend. Das ist auch ein Werbevideo, das gerade geht. Und Videos, wo er dann auf eine Messe geht. Und da ist eben dieser Punkt gekommen, wo er irgendwann anfing, über Dicke zu lästern, die Cosplayerin doof anzumachen, sexistisch zu werden und eben ohne dieses Augenzwinkern. Und wir sind dann privat tatsächlich 2-3 Mal aneinander geraten. Einmal wegen der Sache, wo ich auch merkte, so, Aaron Troschke geht es tatsächlich gar nicht so sehr um die Freundschaft, sondern auch um andere Dinge, die ich jetzt aber, weil ich mochte und mag Aaron, das kann ich gar nicht anders sagen. Letztes Jahr sind wir dann aneinander geraten wegen einem Video, was er auf der Gamescom produziert hat. Und da hat er die das hieß, glaube ich, Bitches anmachen auf der Gamescom oder irgendwie sowas. Und ich schrieb ihm dann, wie ich das ja häufig mache, eine SMS und meinte so, echt jetzt? Das machst du? Das, also, ne, weil das Ding ist, gerade auf der Gamescom, gerade bei Gaming, gerade bei auch in dieser Zeit, wo das Thema Sexismus so schwierig ist und wo Frauen sowieso, ne, sich immer wieder gegen alle möglichen Schimpfwörter erwehren müssen und dann dahin zu gehen und sowas zu schreiben und im Video dann halt auch diese Art und Weise immer wieder durchblicken zu lassen, das fand ich zutiefst menschenunwürdig. Und dann habe ich auch zu Aaron gesagt, ich kann mit dir so nicht mehr befreundet sein, so, weil der Punkt erreicht ist, anders als bei einer Ines zum Beispiel, wo ich sagen kann, die ist menschlich auch einfach auch immer noch cool, dass ich bei dir auch einfach nicht mehr weiß, wenn mich jemand fragt, warum verteidigst du ihn, ich weiß nicht mehr warum. So, weil privat hatten wir zu dem Zeitpunkt immer weniger miteinander zu tun. Und immer mehr hatte ich das Gefühl, dass er so sehr auf dieses Ding und sich da auch da richtig drin suhlt, in andere Leute vorzuführen. Sodass ich ihm die Freundschaft gekündigt habe. Wir haben jetzt seit einem Jahr fast keinen Kontakt mehr, seit der Gamescom, seit dieses Video erschienen ist. Ich muss sagen, also mir fehlt Aaron als Mensch tatsächlich. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich darüber glücklich bin, dass es so passiert ist. Aber wenn ich die Videos sehe, die er macht, und auch das, muss ich mir immer wieder sagen, wenn ich jetzt immer noch mit ihm befreundet wäre, würde ich mir immer nur den Kopf schütteln. Wenn ich ihn treffen würde, ich würde mit ihm reden wollen. Aber mit Aaron konntest du häufig nicht reden, weil er das halt auch er versteht das gar nicht. Also es ist auch nicht so, hattest mich vorhin nur, als wir das Video geguckt haben, hast du mich gefragt, so merkt er denn gar nicht, was er da in der Transferleistung macht, also was im Umkehrschluss bei den jungen Zuschauern ankommt, wenn du quasi sagst, so Frauen muss man an die Brüste fassen können, gerade wenn sie viel Sex haben, warum sollte man die nicht anfassen können? Ne? Das ist so ein bisschen dieses Lausbubenhafte ist umgeschlagen in so eine fast schon trotzige Art dann zum Teil, aber auch in dieses unbedingt provozieren wollen. Die Zuschauer bei ihm gucken es ja, er kommt ja damit an. Und im Zweifelsfall kann man immer sagen, ja, aber ist doch ein Scherz. Ich habe neulich da hatten Leute mich verlinkt, weil er wohl auch in der Bravo jetzt war, hatte ein Interview in der Bravo. Und dann hatten Leute mich natürlich, ne, mit dem alten Gag, haha, der war auch schon mal in der Bravo, David Hein war zuerst, hatten sie mich verlinkt. Und in diesem Bravo-Interview wird er gefragt, ob er denn noch schon mal Ärger dafür bekommen hätte. Und da sagt er dann, dass er ja sogar mal einen sehr guten Freund hatte, der ihm die Freundschaft gekündigt hat, weil er dieses Gamescom-Video gemacht hat. Klar, wen er da meint. So, und schreibt dann darunter, aber dass Gamer haben halt keinen Humor. Und das also, finde ich so gut, dass ich kann es nicht verstehen. Also ist das wieder ein Diss, und es war nicht, also ich sehe mich nicht als Gamer, sondern als jemand, der einfach, ne, ich sage, er guckt gerne Serien, er ist auch kein Serier oder so. Ich finde das immer quatschig. Ich finde es aber total interessant zu sehen, dass er offenbar das Jahr nicht genutzt hat, um zu reflektieren, warum ich das gemacht habe, sondern immer noch denkt, der David Hein findet nichts lustig, was Quatsch ist, weil wir haben einige Videos gemacht, wo ich sehr laut mit ihm zusammen lache. Aber der Punkt ist überschritten, wo das wirklich auf die Kosten von Leuten geht, die es eh schon nicht so leicht haben. Und das ist eben nun mal, ne, also in so einem Fall ist diese Grenze überschritten. Wie du sagst, finde ich es tatsächlich sehr angenehm zu sehen, dass Tim, also KuchenTV, gar nicht so richtig weiß, was er da soll. Und ich kenne dieses Gefühl sehr wohl. Und du siehst ja auch bei Aaron, das ist ja nicht so, ne, dass der das aus dem Tiefsten lebt. Der traut sich ja kaum den Mädels. In dem Video, was er mit mir gemacht hat, ist es super peinlich, immer wenn sie Ja sagen. Sie sagen da relativ viel Ja auf der Venus, weil es, glaube ich, auch nochmal ein anderes Umfeld ist. Und wir beide trauen uns kaum hinzufassen. Und das ist jetzt bei ihm ja auch so. Das heißt, so, er ist ja gar nicht so ein Typ. Und das ist immer so dieser Hoffnungsschimmer, den ich habe, dass Aaron irgendwann vielleicht die Kurve kriegt und aufhört mit den Inhalten. Ja, die Leute wollen das, und ja, er ist damit wahnsinnig erfolgreich, und ja, ich weiß auch, dass Aaron unbedingt diesen Erfolg will, aber nicht zu diesem Preis, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, dass er vielleicht da irgendwann mal hinkommt. Das Ding ist also, ich glaube, wenn er dieses Video gemacht hätte und einfach gesagt hätte, so, wir fragen jetzt Frauen, ob wir ihn an die Brüste fassen dürften, da wäre das immer noch genau. Scheiß Content gewesen und es wäre wär immer auch noch, aber er hat, dann hat er wenigstens gefragt und wenn er das dann auch akzeptiert und damit vielleicht auch eine andere Message sendet, aber es geht ja schon los, mich jetzt weniger darüber aufgeregt. Es geht ja schon los, dass er sagt, komm, wir stellen uns vor die hin, sagen ja oder nein, ohne, genau. ohne ihr zu sagen, was los ist. Ich finde das immer so, ne, du stellst dich vor einer Person, guckst hoch und runter und sagst ja. Erstmal direkt oder niedermachen nein. sozusagen. Und das ja. ist so, du stellst dich über diese Frauen, ob sie ja. eine Pornodarstellerin sind oder nicht, wir kennen ja nun schon einige und wissen, dass das super Menschen sind. Porno ist mal ein ganz anderes Thema, aber das ist halt wirklich einfach nur eine Berufswahl und sagt nichts über den Wert eines Menschen. Eben. Also, und diesen Wert auf so eine niedrige Stufe von Anfang an zu stellen für eine Zuschauerschaft von, ich weiß nicht wie, es war jetzt glaube ich eine 500.000 Mal geklickt. Naja, also ich glaube, wenn jetzt ihre Reichweiten zusammennimmst und so weiter. Bist du bei 2,1 Millionen am Ende. So. Und das ist halt einfach nur uncool. Und immer dann, wenn ich zu ihm gesagt habe, Aaron, das ist einfach 2,1 Millionen Kindern zu sagen, so verhält man sich. Ne? Ja. Auch wenn es eine Überspitzung ist, auch wenn es ein Video ist und auch wenn es und auch wenn es nur, das sagen, sind nur 10% Kinder, sind trotzdem nur noch irgendwie 80.000 Kinder, ja. die es am Ende sehen. Es ist einfach nicht gut, wenn man das so stehen lässt. Wenn er sich hinten nochmal hinstellen würde und sagen würde, Leute, nicht vergessen, das war jetzt ein Video, das haben wir gemacht, weil wir wollen irgendwie witzig sein. Der Humor erschließt sich nicht jedem, aber bitte macht das so, geht so nicht mit Frauen um und Mädels. Ihr seid keine Schlampen, nur weil ihr mit zwei Männern mehr schlaft. Das wäre auch nochmal was anderes. Ja. Das ist natürlich Quatsch, aber ne, also ich finde das super schwierig. Und mir tut das ernsthaft leid um den Menschen Aaron Troschke, den ich kennengelernt habe. Und ich muss mich tatsächlich fragen, wer ist der echte Aaron? Ist es der, den ich am Anfang kennengelernt habe, den ich total toll fand, mit dem ich super gerne Videos gemacht habe? Oder ist es der Business-Aaron, der über die Jahre nach Promi Big Brother so vom Erfolg angefixt wurde, dass er um jeden Preis den Erfolg will, um jeden, seine Zuschauer, auf die scheißt er ja auch, macht ja, in jedem Ding ist Werbung drin und wenn die sich beschweren, schreibt er, ja geh doch, so, weil er genau weiß, dass von der Idiotenarmee kommen doch drei neue nachgewachsen, wenn morgen der Hartz-IV-Schein nicht ankommt, dann haben sie genug Zeit, um sich auf YouTube mal wieder durchzuklicken. Ja. Und das ist halt wahnsinnig bitter, dass das auch irgendwie zum Erfolg geführt hat und ihn so sehr geändert hat. Weil, wie gesagt, ich hab ihn anders kennengelernt und mir fehlt diese Person. Und ich glaube, wenn diese Person weiter seine Videos gemacht hätte, vielleicht wäre er nicht so erfolgreich. Sicherlich nicht. Guck uns an. ja, muss man ja sagen. Ist das der Grund, warum wir nicht erfolgreich sind? ja, ich glaube es. Ne, also wir sind erfolgreich. Julian Bam macht ja sein Zeug auch irgendwie. Aber er ist wirklich der Einzige, bei dem man so sagen kann, aus anderen noch Gründen so. Noch. Ja. Aber Aaron könnte das, wenn er jetzt einen Schwenk machen würde, ne, mit den finanziellen Mitteln, die er hat und mit seinem Kameramann, der immer dabei ist, ne, das war ja schon immer so. Ich glaube auch, man kann die Leute auch dazu hinziehen, wenn man einmal die Reichweite hat. Ich glaube nicht, weil er so eine Spitze, er hat ja eine super Spitze. Ja, der muss jetzt nicht anfangen, politische Bildung zu machen, aber er kann ja trotzdem zumindest den Sexismus weglassen und trotzdem Videos drehen. Also, ja. Gut, aber auch, dass du mal KuchenTV loben würdest, wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist TaraCon. Das klingt wie TaraCon, der Destruktor. Alter so, Film mit Arnold Schwarzenegger. Ja, fast so ist es auch. Die Story ist ein bisschen strange und ich habe es jetzt nur am Ende mitbekommen, nachdem dieses Ding spektakulär versagt hat. Und zwar, was wohl passiert ist, ist letztes Jahr auf der VidCon, und VidCon ist ja so ein bisschen die Inspiration der Videodays gewesen, ist ein großes amerikanisches YouTuber-Treffen und hat sich auch wirklich über die fast, glaube ich, schon Jahrzehnte, über die das jetzt schon gibt, also zumindest ein Jahrzehnt, gehalten und ist immer noch richtig gut besucht. Das ist so eine große Halle, ne, wo dann die Leute. Das ist ein ganzes Convention, das ist dasselbe Convention Center, in dem die BlizzCon immer ist. Und was findet dann da statt? Du warst mal da. Ich war schon ein paar Mal da. Das ist so ein bisschen wie die Video Days, aber halt in gut. Mhm. Also das ist wirklich viel mehr tatsächlich auch wie Comic-Con oder sowas in den USA, wo ja auch nicht einfach nur, das gibt's auch, Leute hinter Bauzäunen stehen und Autogramme geben, sondern wo wirklich auch coole Panels stattfinden. Das siehst du ja immer auch bei der BlizzCon oder auch bei der Comic-Con immer wieder, dass du halt, da gehen halt dann 1000 Leute in so eine Halle und dann sitzen da die ganzen Stars vorne und beantworten Fragen und machen irgendwelche Gags und spielen irgendwas vor und erzählen irgendwelche Stories und es ist immer sehr interaktiv und sehr cool. Anders als bei den Videodays, wo es halt eine Bühnenshow gab und Bauzäune. Und diese Panels auf der VidCon sind halt wirklich, da sind dann Q&As oder man spielt Spiele zusammen oder irgendwelche Leute erzählen halt tatsächlich dann so Industry-Tracks, wo halt auch wirklich du richtig gute Tipps bekommst, also auch als YouTuber, wo auch viele YouTuber, auch große YouTuber hingehen und diese Panels als Teilnehmer besuchen, weil sie halt richtig wichtige Infos von Experten bekommen. Also jetzt hätte, in Deutschland würde man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Panel zu DSVGO machen und zu Artikel 13 oder sowas. Und da würden sich dann oder alle YouTuber auch als Podcasten Teilnehmer hinsetzen. Podcasten leicht gemacht. Ja, sowas. Also wirklich auch Workshops und YouTube selber gibt da auch immer Panels und erzählt quasi der Community und den Creatoren, was jetzt an neuen Features kommt und so weiter. Also es ist wirklich mehr so eine Art YouTube-Messe als so ein YouTube-Fan-Event. Ein bisschen versucht, wie die TinCon. Ne? Die TinCon macht das, finde ich, am ehesten noch so. Tolles Event. Letztes Jahr gab es wohl ein paar Probleme und eine YouTuberin hatte damit wohl besonderes persönliches Problem. Keine Ahnung, was genau das war. Die heißt Tara und die hat wohl auch einen relativ großen YouTube-Kanal. War nicht diese Tara Babcock, oder? Weiß ich nicht. Die ist befreundet mit Shane Dawson unter anderem. Ich bin raus aus dem Amerikanischen. Und mit so ein paar anderen größeren amerikanischen YouTubern. Auf jeden Fall hat die gesagt, pass auf, Leute, ich mache im Hotel nebenan meine eigene Messe. Ist ja wie die E3, das in deinem Jahr. Genau, so ein bisschen, genau, ein bisschen wie Devolver oder sowas, die bei der E3 einfach eine Messe nebenan machen. Hat sie es genauso gemacht. Die hat gesagt, ich mache meine eigene VidCon, nenne ich halt TaraCon. Hat aber den Fehler gemacht, dass sie halt mega viel versprochen hat. Unter anderem zum Beispiel gab es Tickets, die man kaufen konnte für $65. Boah. Und dann hat sie gesagt zum Beispiel, ich glaube, die VidCon ist auch relativ teuer. Und die Leute haben sich bei uns beschwert, dass wir 22 Euro für Lästerschwester haben. Also in Amerika, so Tickets auch bis mal zur Comic-Con und so weiter, das kostet auch immer 100 Euro und so. Das hatten wir ja neulich. Wir wurden ja neulich eingeladen auf das Elbenwald-Festival. Ja, genau. Und hatten dann gedacht, was ist denn das Elbenwald-Festival? Wir machen das erste Mal von diesem Merchant, Laden hier. Harry Potter-Merchandise. Ich finde das auch eine coole Sache, aber das Ticket kostet halt 140 Euro oder 130 Euro oder sowas. Und dann haben wir gesagt, die Comic-Con kriegst du, glaube ich, für 30, 40 Euro. Gamescom kriegst du für noch weniger Euro. Aber es ist halt tatsächlich ziemlich teuer, so ein Ding zu veranstalten. Das sieht klar, man ja an der VidCon, der Videodays. Das will ich gar nicht sagen, aber also wenn du dich einfach 100 Euro über den Vergleichspreis stellst, musst du dich nicht wundern, wenn dann am Ende keiner kommt. Aber ja, das nur als kleiner Einwurf. Also $65 für die TaraCon. Genau, und dafür kriegst du dann halt noch, kriegst du irgendwie besonderen Access und kriegst ein Goodie-Bag und im Goodie-Bag sollte dann angeblich viermal so viel an Wert drin sein, wie das Ticket kostet. Am Ende war da drin ein Kondom, auf dem Terra-Kondom steht. Terra-Kondom. Terra-Kondom. Also für den Witz hat sich's gelohnt. Für den Witz hätte ich gerne 65 Euro ausgegeben. Plus halt irgendwie ein paar Sticker und ein Armband oder so. Also war bei weitem nicht dieser Wert drin. Und das war halt der große Fuck-up. Es war für 5.000 Leute quasi geplant angeblich. In einem Hotel. Das genau, in dem Hotel haben aber maximal, das steht auch auf der Veranstalter, also auf der Hotel-Website, maximal irgendwie 1.800 Leute Platz. Ja, das heißt, es war schon ab dem Zeitpunkt überbucht. Dazu hat sie dann aber angekündigt, pass auf, wir sind viel besser als die VidCon. Das ganze Event wird zusätzlich kostenlos. Du kannst dir ein Ticket kaufen, wenn du uns supporten willst und wenn du halt diese extra Perks haben willst, etc. Aber du kannst auch einfach kommen. Wenn du Bock hast, komm einfach vorbei. Und die hatten auch ein paar echt bekannte YouTuber, die halt dann auch das mit promotet haben und so. Und dann waren halt da irgendwie 15.000 Leute plötzlich. In einem Hotel, in dem für 1.800 Leute Platz ist. So haben die dann alle draußen in Kalifornien mitten im Sommer auf dem Parkplatz gestanden. Leute waren dehydriert, es gab in dem Hotel kein Essen, keine Getränke. Alle waren in einen Flur reingequetscht, bloß draußen. Leute sind umgekippt, es war zu heiß. Die haben weiterhin irgendwelche falsche Versprechen gemacht, haben weiterhin irgendwie aus seltsamen Gründen angefangen, dauernd die VidCon zu beleidigen, weil sie ja wissen ja so viel besser. Und dann musste halt die Polizei kommen und das Ding quasi zumachen. Und jetzt ist halt so eine Frage, ob die Leute ihr Preis zurück, die Ticket zurückbekommen, die es gekauft haben. Aber da gibt es jetzt wohl eine Möglichkeit. Aber man hat wieder gesehen, so, das war halt so ein YouTuber-inspiriertes Event. Die VidCon ist ja auch von YouTubern veranstaltet, nämlich von John und Hank Green in Rock Brothers. Gehört aber inzwischen, glaube ich, auch zu Viacom oder sowas, wurde gekauft. Aber ja, also es war einfach sehr, sehr spannend zu sehen, dass auch in Amerika auch immer wieder solche Aktionen schiefgehen können. Und ne, hat es in Deutschland auch schon öfters mal gehabt, dass irgendwelche Großveranstaltungen von Leon Mascher oder sowas dann von der Polizei dicht gemacht wurden. Gibt es auch in Amerika immer noch. Ich finde ja diese Groß-Events ja sowieso total affig so, weil ich hatte das ja schon mehrfach auch gesagt, dass ich die Videodays, wie sie denn verlaufen sind, sowieso ziemlich beschissen fand. Und Studio 71 hatte ja zum Beispiel das Netzwerk mal gedacht, wir machen jetzt jetzt auch eine Convention und wir nennen sie 71 Con und sind danach damit, glaube ich, nach Wien oder irgendwie nach Österreich gegangen. Und da war es wohl so, ich hatte Bilder nur gesehen, ich wurde gefragt, ob ich kommen will, hatte aber direkt Nein gesagt, weil ich ich würde niemals eine Autogrammstunde machen. Ich war das nicht dieses Event, wo die, wie heißt der, KS-Freak oder der andere, Krappi, auf der Bühne stand zusammen mit, wie heißt er denn, der mit den Hasslisten. Den Hasslisten? Michael Buchinger. Michael Buchinger, genau. Ja. Sorry, ja, also ganz toller Typ, den ich sehr schätze. Der ist homosexuell und Krappi und KS-Freak sind halt sehr bekannt dafür, dass sie Leute gerne mal als Schwuchtel beschimpfen. Und, oder nur Homo sagen. Und ich hatte mal die Story gehört, dass sie sich quasi vorher, bevor sie zusammen mit ihm dann auf dieser Con auf die Bühne ging, erstmal entschuldigen mussten, weil sie ihn halt vorher halt auch einfach für seine Homosexualität beleidigt hatten oder so. Weiß ich, ist nur ein Gerücht, keine Ahnung, das stimmt. Okay, das kann aber, ich nicht zu sagen. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich das irgendwie eben durch meine damalige Freundin irgendwie mitbekommen habe, wie die Organisation verlief hinter den Kulissen, aber auch durch Fabian Siegesmund, der irgendwie, ich glaube, hat da moderiert, der hat ja damals noch für Studio 71 gearbeitet oder war schon raus und hat aber noch so einzelne Sachen gemacht, weil er auch im Netzwerk war, irgendwie so. Hab mitbekommen, dass sie so eine riesige Fliegerhalle gemietet haben, was halt einfach ein großer grauer Bunker gewesen ist, wo die Schlangen so unmöglich lange waren, dass hinterher sich die Foren und auf Facebook die Threads gefüllt haben mit Leuten, die gesagt haben, wir haben jetzt 5 Stunden gewartet und am Ende trotzdem kein Autogramm bekommen. Und es ist halt so dieses Theater, was da immer veranstaltet wird, um YouTuber, die unbedingt, die irgendwie sagen, ja, Fannähe, aber es ist ja gar nicht möglich. Und deswegen habe ich sowas immer gemieden. Da finde ich tatsächlich sowas, wie jetzt Pete Smith gemacht haben, diese Pete Smith-Tour durch Deutschland. Oder die Lester-Schwestern. Also so einen einzelnen Events. Das ist ja in dem Podcast-Ding. Ja. Auch die Social Movie Nights von Robert Hofmann zum Beispiel. Genau. Da bin ich auch immer sehr gerne hin, einfach weil es halt, das ist halt ein kleines Event, wo halt dann auch nur, da kommen halt dann auch nur 750 Leute hin, weil das Maximum, Kino, ins Kino passen halt nur 750 Leute. Oder eben so jetzt, bei uns waren es 350 Leute, bei Pete's Meet weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, die hatten auch eher so, ich glaube, Pete hatte mal gesagt, sie haben auch nur so Hallen so im 500-Plätze-Bereich und das finde ich sehr, sehr überschaubar. Da kannst du dann auch wirklich sagen, wir hatten bei den Lester-Schwestern, glaube ich, noch 1,5 Stunden gestanden, bis dann alle... Bis wir den Saal verlassen mussten. Weil genau, wir mussten dann leider raus. Wir hatten am Ende noch nicht jeden abgearbeitet, aber es ist dann auch noch eine Zahl, wo du jeden abarbeiten kannst. Ne? Ja. Es tut mir auch fast leid, dass ich das Wort abarbeiten so nennen muss, aber es ist dann halt eben, du hast ja nicht viel Zeit für die Leute, die dann da sind. Aber selbst bei 300 Leuten hast du nicht viel Zeit. Du kannst dir dann für jeden Zeit nehmen, aber du kannst auch nicht unbegrenzt Zeit nehmen. Und das sind nur 300, aber jetzt stell dir mal vor, es sind 1.000 oder halt 15.000, wie bei TerraCon. Aber so, also bei uns war es ja so, dass wir uns für die Lester-Schwestern-Show ein wirkliches Programm überlegt haben. Ich weiß, bei Pete's Meet, ich war leider nicht da, aber wie ich gehört habe, haben die halt wirklich ohne Programm gemacht, aber dadurch war das so ein sympathisches Chaos. Ja. Und ich glaube, das ist 1000-mal besser als, weil dieser Ruf, den Leute dann auch bei uns hatten, die da runtergeschrieben, was, 22 Euro, um dann YouTuber anzugucken, wird es ja total dreist. Ich glaube, dieser Ruf, der ist entstanden durch eben so Events, wo Leute einfach nur am Ende eines Tisches sitzen und dann eine riesige Schlange bis raus vors Gebäude führt und das ist der Event. Mhm. Und da zahlst du dann Eintrittskarten für die So-und-So-Con oder die Days und ich hoffe, dass die immer mehr aussterben werden. Von der 71-Con gab es ja keine weitere. Video Days sind auch vorbei. Video Days sind vorbei. Also zumindest hier in Deutschland hat sich nicht groß durchgesetzt. Es gibt, glaube ich, noch die Glow. Und die U. Oder GlowCon heißt sie. Und die U gibt es auch noch. Ja, aber die U war ja immer, die war ja mal eine Jugendmesse, bevor dieses Influencer-Scheißzeug überhaupt erst durch die Ecke gegangen ist. Und die Gamescom ist ja im kleinen Sinne auch so eine halbe Influencer-Messe inzwischen. Ja, die Leute tatsächlich nur deswegen dahin fahren. Genau, deswegen. Wurde gestern erst gefragt, warum ich die Tokyo Game Show so toll gefunden hätte, die ich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahre sind. Weil ich da keiner kannte, nur Japaner. Ja, aber auch, weil das Thema da Influencer oder YouTuber oder so überhaupt nicht relevant war. Da ging es tatsächlich, wie es man es auf einer Spielemesse vermuten würde, noch um die Spiele. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Denn auch auf der E3 hat sich das ja mittlerweile gewandelt, auch nachdem die jetzt sich dem Publikum geöffnet hat. Das finde ich auch so schlimm, ja. Deswegen, also ich bin überhaupt kein Fan davon und ich bin dieses Jahr ja wirklich, sind wir ja alle am Überlegen, so ein bisschen fahren wir zur Gamescom. Ja. Und wenn ich hinfahre, würde ich eigentlich versuchen, gar nicht mehr in die Besucherräume zu gehen, weil ich da die Spiele eh nicht mehr sehen kann. Ich komm nirgendwo hin. Das ist so ein bisschen das Problem, weil auch die E3 als Besuchermesse finde ich ja nicht schlimm, weil warum sollte nicht einfach jemand, der nicht Journalist sein, auch die Möglichkeit haben, die Spiele vorher zu sehen? Das Problem ist nicht, dass es eine Besuchermesse ist. Das Problem ist, dass es eine Besuchermesse ist, wo für einen Raum, wo irgendwie 3 Anspielstationen sind, 20.000 Leute reingelassen werden. Genau. Es ist eher die Masse. Also du mach halt gerne ein Besucherevent, aber mach halt ein Besucherevent, wo du nicht die Hallen bis zur absoluten Kapazitätsgrenze zuquetschst. Um jedes Jahr neue Rekorde aufstellen zu können. Ja. Aber sonst lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht, weil die Ticketverkäufe sind das, was es am Ende finanziert. Ich weiß es auch nicht. Aber wir werden weiterhin gucken, dass wir auf den Lester-Schwestern-Touren durch die Welt keine 15.000 Leute zulassen. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist jetzt gerade so ein bisschen viral gegangen. Lustiger Stunt in Anführungszeichen. Und zwar ein Graffiti in L.A. Mit einem Schild davor, dass man nur sich vor diesem Graffiti fotografieren darf. Ich glaube, man darf sogar nur sehen, wenn man verifiziert ist oder mindestens 20.000 Follower auf Social Media hat. Das musste man dann vorzeigen von einem Security Guard, der einen dann nur da reingelassen hat. Natürlich wieder Leute völlig ausgerastet, was das bedeutet für die Influencer-Welt, dass das so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft wird und dass er das alles, was heute zählt. Mir kam es tatsächlich in dem Moment vor wie so ein Banksy-Stunt eigentlich schon fast. Ich glaube nicht, dass das jetzt von Banksy war, aber so in die Richtung quasi einfach mit dem Thema Kunst und Influencer so zu spielen und alle sind draufgesprungen, alle haben sofort berichtet, überall war sofort auf Twitter war alles los und in Artikel in lauter Magazinen. Ich fand es sehr amüsant und ich halte es halt einfach für einen sehr lustigen Stunt, der quasi versucht, sozusagen dieses Influencer-Wesen auch so ein bisschen vorzuführen. Damit. Es wird ja immer mehr aufgegriffen. Wir hatten ja neulich einen Account, über den wir eigentlich reden wollten, denn die Sparkasse macht gerade eine sehr, sehr gute Werbung. Nämlich der Bote Official heißt das Ding. Da ist so ein muskulöser, glatzköpfiger, voll tätowierter Typ, der mit Häschen auf dem Schoß und der Quicks-App oder Quit heißt die. Quit-App. Ich weiß gar nicht, was die kann, aber sie ist offensichtlich von der Sparkasse. Ja, also das ist eine der Influencer-Kampagnen, wenn ich irgendeinen Preis vergeben darf, sei es Webvideopreis oder irgendeinen anderen Award für den die beste Influencer-Kampagne. Julius Award zum Beispiel. Für die beste Influencer-Kampagne des Jahres bisher würde ich denen auf jeden Fall den Preis geben. Das braucht echt Mut, weil die verarschen halt von vorne bis hinten dieses Instagram-Zeug. Die parodieren auch wirklich eine Menge der typischen Instagram-Posts, so die man sieht. Also er ist zum Beispiel dieses bekannte Ding, wo die Instagrammerin in einem Bad aus Beefy Rolls lag. Ja. Das haben sie mit Quid-Apps gefüllt. Ja, also sie haben ganz, ganz viele auch so bekannte Bilder nachgestellt, so bekannte Instagram Also ein kleiner Lesetipp Trends. Von uns, guckt euch der Bote Official an. Auf Instagram, ich weiß nicht, wie lange das von denen noch aktiv befüllt wird. Wahrscheinlich jetzt nur im Rahmen einer gewissen Zeitraum Lauflänge des, ich weiß nicht, wie lange diese Werbung geht. Es ist wirklich gut und also was ich so toll finde, ist die Sparkasse. Ja. Das ist kein sexy Unternehmen, das ist eine Bank, die gibt es seit 1000 Jahren. Wobei die Sparkasse letztes Jahr auch mit Aaron Troschke und Jarrow Werbung gemacht hat. Also, das weiß ich wieder nicht, ob ich das gut finde. Angefragt waren Aaron und ich, aber ich hatte damals abgelehnt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hat es Jarrow mit ihm gemacht. Aber ne, also ich finde das ganz toll, wenn so ein konservatives Unternehmen sich was traut und halt was richtig Gutes dabei rauskommt. Das ist echt bewundernswert und deswegen also muss man nicht mehr nur lästern, sondern mal Props geben an die Sparkasse. Das ist richtig. Wir wären jetzt hier zu den Prop-Schwestern. Wir haben noch ein Thema darüber, das ich gerne reden möchte, denn ich fand es sehr interessant zu sehen, Dagi Bee ist diese Woche gleich zweimal in den Schlagzeilen gewesen. Einmal, weil sie geheiratet hat. Skandal. Ja, das, was fällt dir ein? Aber ja, die hat irgendwo, wo Sonne ist. Auf Ibiza, glaube ich. Genau, auf Ibiza, genau. Und hatte alle ihre YouTube-Freunde eingeladen. Da waren dann halt die üblichen Verdächtigen. Sami Slimani, Julian Bam, Kelly Mrs. Vlog, Inscope 21, Sascha und Paola Maria. Ich habe nur gesehen bei Kelly, dass quasi mit Revi, Jody und Melina zusammen in einem Haus auf Ibiza gewohnt haben. Und das ist aber gar nicht die Sache, um die es gehen soll. Tatsächlich, da werde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Sondern Dagi hat ein Video hochgeladen, in dem sie, ich bin schwanger, Prank, hat sie das benannt, in dem sie aus einer Apotheke kommt und einen Schwangerschaftstest in der Hand hat. Da hat sie ein Foto von machen lassen. Das sah aus wie ein Paparazzi-Foto. Ja. Und dieses Paparazzi-Foto, oder Paparazzo-Foto, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Paparazzi Plural? Ist ja der Plural. Egal. Jedenfalls hat sie das selbst in die Umlaufbahn gehustet und ich glaube sogar anonym per E-Mail selbst an Promiflash geschickt. Ja. Und natürlich wurde das aufgegriffen und natürlich wurde daraus eine News gemacht, Dagi B, schwanger, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und daraufhin hat sie jetzt ein Video gemacht und auch Herr Newstime hat daraufhin ein Video gemacht, in dem beide sich ganz öffentlich echauffieren darüber, wie denn Promiflash, dieses Magazin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war Promiflash. Ich glaube, auch mehrere vielleicht. Ihre Privatsphäre derart vernachlässigen könne, wo sie doch, also sie ist halt nicht schwanger, erstmal haben sie ihre Quellen nicht geprüft, was soll denn das? Als ich das gesehen habe, gerade auch bei Newstime, ich musste wirklich laut lachen, weil, also. Wenn einer seine Quellen nicht prüft. Nein, das meine ich gar nicht, sondern ich meine. Die haben in diesem Fall mehr Quelle gehabt, als in jedem anderen Beitrag, den sie zuvor gemacht haben. Die hatten nämlich tatsächlich einen Fotobeweis, der ihnen zugeschickt wurde. Sonst machen die, es gibt ja irgendwie 10 Videos, allein auf Promiflash habe ich ja, als Bibi schwanger war, gepostet, wo irgendwie 10 Videos gemacht wurden oder auch Bibi selber das über sich gemacht hat, so, bin ich schwanger? Schwanger-Fragezeichen, Schwanger-Prank, mein Freund denkt, ich wäre schwanger. Und natürlich wird aus jedem dieser Videos, allein aus dem Thumbnail und dem Titel, direkt wieder ein Artikel gemacht, so, ist Bibi schwanger? Und dann im Artikel kommt raus, nö, ist sie nicht, hier ist das Video. Und da ist ja, also in dem Fall hatten sie ja viel mehr als sonst. Und auch die hatten ja damals die Frechheit besessen, sich in einem Video hinzusetzen und zu sagen, ja, wieso wird denn das jetzt überall aufgegriffen? Und Dagi B macht das ja jetzt ähnlich. Und ich denke mir, Dagi B geht scheißen und hält dabei noch die Kamera auf den Schiss, den sie da reingesetzt hat, weil sie jeden Furz ihres Lebens irgendwie dokumentieren muss. Dagi B tut sich irgendwie verloben. Da werden 3 Videos dazu gemacht, wo sie sagen, wann sie sich verlobt haben, wann sie heiraten werden, wo sie heiraten werden. Jetzt kommt 100 pro 3 Vlogs, als sie geheiratet haben. Und schöne Drohnenshots. Jeder Furz wird durchmonetarisiert, wird abgefilmt und dann. Obwohl ich sagen muss, bei Dagi ist es noch, also es ist weniger schlimm als bei Bibi. Das ist richtig, Dagi ist nicht mehr so krass, wahrscheinlich, weil die einfach ein Business darum herum aufgebaut hat, wo sie andere Sachen zu tun hat, wie das ja auch bei uns der Fall ist. Und prostituiert sich deswegen nicht mehr so sehr vor der Kamera, aber ich finde es trotzdem also noch hanebüchener als das, wo jemand jeden Teil seines Lebens offenbart und dann sagt, hey, Moment, wieso wollten ja meine Privatsphäre jetzt nicht Also Also kannst du mich jetzt gerne unterbrechen, weil ich unterbreche dich jetzt auch gerade wieder, nur dass das nicht zu einem Missverständnis kommt. Aber ist das nicht ein bisschen so wie also eine abgespeckte Version von dem mit den Frauen sozusagen, ich teile einen Teil meines Lebens, also habe ich nicht mehr das Recht, einen anderen Teil meines Lebens privat zu halten? Ich finde es auch immer Quatsch zu sagen, ne? Also es gibt ja die Leute, die immer wieder argumentieren mit, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens, also reg dich nicht auf, wenn alle Dinge deines Lebens geleakt werden und wenn es nur darum geht. Das ist schon absolut richtig, aber in dem Fall ist es für mich halt, ne, du forcierst halt dieses dass sich Leute mit ihr auseinandersetzen und sie schickt denen aktiv ein Bild, das sie selbst gemacht hat. Also wie verquer das auch sein. Ich glaube, in ihrem Kopf war das so wie so ein Böhmermann-Ding. So, ich habe da was eingeschleust und die haben es wirklich gedruckt, ohne die Quelle zu stecken. Aber hat dabei nicht nachgedacht, dass die ja nie ihre Quellen checken. Die leben doch nur von Paparazzi-Fotos. Und meistens ist es ja sogar noch schlimmer. Meistens, in dem Fall war ja wirklich ein Schwangerschaftstest auf dem Foto. Meistens sind da irgendwelche Paparazzi-Fotos, wo jemand ein größeres T-Shirt anhat, wo eine Falte komisch ist. Und dann wird da ein roter Kreis drum gemalt und dann so, ist diese Falte ein Baby? Ja, ich hatte neulich, hatte mir das jemand weitergeschickt. Ich habe aber nicht gelesen, wer es war, weil ich es nicht herausfinden konnte. Ich dachte erst, es wäre Bonnie Strange, hatte mich aber geirrt. Denn es ging um eine Instagrammerin, die offensichtlich schwanger geworden ist oder das Kind auf die Welt gebracht hat auch neulich. Und in ihrer Bio bei Instagram steht drin, keine Fragen erwünscht. Und in den Bildern wird wirklich alles Mögliche gepostet. Unter anderem gepostet, wie sie mit ihrem Kind das erste Mal da saß und das Kind natürlich in die Kamera gehalten hat, das Kind dann präsentierte und irgendjemand in den Kommentaren fragte, Ach süß, wie soll's denn heißen? Und darunter sie, antwortete sie rotzfrech, was geht dich denn das an? Und dann dachte ich so, auch das ist so verquere Welt. Also okay, das finde ich wirklich lächerlich. Das ist ultra schlimm. So wie diese Menschen sind, die müssen schon durchgeknallt sein. Das ist so ein Ding. Diese Woche, das hatte der Finn von Ultralativ gepostet. Lukas Rieger hat sich offen beschwert darüber, dass es zu viele Influencer gibt. Das finde ich so gut. Und möchte jetzt wohl weniger Videos machen, weil er hat den Durchblick verloren. Der Typ, der ein Hörbuch rausgebracht hat, in dem er erklärt, wie man zum Influencer wird, mit gefakten Likes, regt sich drüber auf, dass es zu viele andere Influencer mit echten Likes gibt. Das ist eine Punchline, die schreibt dir der beste Komiker nicht hin. Und das ist halt, irgendwie der Stand, dass die, ich weiß nicht, ob sich dann Leute wie Dagi B zu irrelevant fühlen und sagen so, komm, wir bringen uns noch mal in die Schlagzeilen. Promiflash hat 3 Wochen über mich nicht berichtigt. Warum eigentlich nicht? Da werde ich das aber schon selber noch mal ankurbeln. Ja, also was ich auch sehr spannend fand, war Herr Newstime, der sich dann auch drüber aufgeregt hat, über all diese Promi-Medien, machen wir auch, also wir regen uns ja auch über diese Leute auf, aufgeregt hat, dass all diese Promi-Medien halt ihre Quellen nicht checken und einfach nur ein Video über ihre Beziehung machen, obwohl sie das ja nichts angeht. Und teilweise ein Punkt, den ich auch teilen würde. Ich habe dann nur halt mal bei Herrn Newstime geguckt, wann er das letzte Mal ein Video über Bibi gemacht hat. Und der dritte Suchtreffer oder sowas war Bibis Beziehung mit Lion vorbei, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was war seine große Quelle, die ihr hart gefact-checkt hat, um diesen Titel zu schreiben? Ein Tweet von Unge, in dem er quasi Dagi, der hat mal so ein Beef auf Twitter, angeschrieben hat und meinte so, ich find's irgendwie nicht cool, wie du deinen Fans vorheuchelst, dass du irgendwie noch mit Lion zusammen bist oder so, ne? Ja, das war die Behauptung, die er in den Raum gestellt hat, und Herr Newstime hat direkt ein ganzes Video Der hat das ja ganz häufig so gemacht, dass er auf Basis von Tweets, ich erinnere mich noch letztes Jahr bei dem Webvideopreis, da war es ja auch so, dass kam ja dann die Jungs vom Webvideopreis und hatten ja diesen Quatsch in die Welt gesetzt, dass es angeblich eine Morddrohung gegen sie gegeben hätte, woraufhin ich das Video ja offline genommen hatte, was sie eigentlich nur erzwingen wollten. Dadurch, um an meine Menschlichkeit zu appellieren, hatten sie sich diese Story aus den Fingern gesogen. Und die sagten mir dann, sie schalten jetzt die Staatsanwaltschaft ein. Und daraufhin hatte ich irgendwie getwittert, so, ja, das wird jetzt weitergereicht an die Staatsanwaltschaft. So geht's natürlich nicht. Daraus machte Herr Newstime Behind oder David Hein schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Und das ist halt auch so. Da hat er sich verlesen oder das war irgendwie, war vielleicht von mir falsch ausgedrückt. Statt mich anzuschreiben, hat er ein ganzes Video draus gemacht und solche Sachen passieren. Naja, sich über Fact-Checking aufzuregen und darüber, dass man Videos über die Beziehung anderer Leute macht und dann das selber zu tun oder zumindest getan zu haben und dann nicht drauf einzugehen, dass das ja gerade ein bisschen, ich meine, man kann sich auch ändern, aber dann muss man zumindest das mal acknowledgen, dass man das in der Vergangenheit getan hat. Hat er nicht gemacht. Finde ich nicht so cool, aber ich finde es sehr schön, dass Lukas Rieger weniger Videos machen will, weil es zu viele Influencer gibt. Ich glaube, das ist die wirklich positive Endnote dieses Podcasts, die wir hier setzen können. Lukas Rieger macht jetzt weniger Videos, weil es zu viele Influencer gibt. Es wäre besser, wenn noch mehr Influencer kommen, weil ich höre dann irgendwann auf. Bitte gib auf, Lukas Rieger. Das ist unsere Message an dich. Und wir sehen uns nächste Woche. Ja. Du willst doch jetzt Urlaub machen irgendwann. Nee, also wir haben noch 2 Folgen und dann bin ich im Urlaub. Ja, dann wurden neulich gefragt, ob wir eine Sommerpause machen. Wahrscheinlich sind wir dann 2 Wochen jetzt im Juli, Ende Juli, glaube ich, sind wir mal nicht zu hören. Aber bis dahin seid ihr jetzt, wie gesagt, noch 3 Wochen. Könnt ihr die ganzen alten Folgen nochmal hören? Genau. Oder ich mache einfach einen Einzelpodcast, Robin. Ja. Und dann stellt sich heraus, hey, es ist viel besser, wenn du nicht dabei bist. Die eine Laster-Schwester. Gut, wir gucken jetzt Fußball. Stimmt. Und kaufen uns einen neuen Handyvertrag. Hashtag Werbung. Wir dürfen über Fußball übrigens nicht reden, hat neulich jemand gesagt. Wenn wir keine Ahnung haben. Warum reden wir? Dann müssen wir den ganzen Podcast einstellen.